dass die Berufung ins Kloster Maria Fels einen tüchtigen ersten Schritt auf der Stufenleiter der Hierarchie bedeute, hätte Josef kaum gedacht. Er konnte es aber deutlich am Verhalten seiner Kommilitonen ablesen. Die Kameraden und Mitstrebenden von gestern zogen sich nicht gerade zurück, aber es entstand eine Distanz. Eine Ausnahme machte Fritz Tegularius, den wir den treuesten Freund im Leben Josef Knechts nennen dürfen. Dieser Mann gleichen Alters war Knecht vor etwa 10 Jahren bei einem Glasperlenspielkurs das erste Mal begegnet. Zur Charakterisierung diene uns ein Blatt aus den amtlichen Geheimaufzeichnungen Knechts. Es heißt da: Tegularius, dem Referenten persönlich befreundet, der begabteste, glänzendste Glasperlenspieler, den ich kenne. Er wäre der prädestinierte Magister Ludi, wäre nicht im Zusammenhang mit seiner zarten Gesundheit sein Charakter dazu vollkommen ungeeignet. T darf niemals zu einer leitenden, repräsentativen oder organisatorischen Stellung gelangen. Es wäre für ihn und für das Amt ein Unglück. Ist T also leider zur Führung höherer Ämter nicht geeignet, so ist er im Vicus Lusorum dennoch ein Kleinod, ein ganz unersetzlicher Schatz. Die Technik unseres Spieles beherrscht er so wie ein großer Musikant sein Instrument. Er trifft blindlings die zarteste Nuance. Im Übrigen ließ man den jungen Ordensbruder nicht ohne weiteres nach Maria Fels reisen. Ihm wurden zuerst 3 Wochen im politischen Departement, dem Außenministerium Kastaliens, die Verhaltungsmaßregeln für Ordensbrüder beim Aufenthalt in der Welt draußen beigebracht. Beinahe jeden Tag widmete ihm Herr Dubois, der Vorstand dieses Amtes, persönlich eine Stunde. Und die väterlich besorgte Gesinnung des Vorstandes traf mit der Willigkeit des jungen Mannes so glücklich zusammen, dass dieser ihn mit vollem Zutrauen in seine Mission entlassen konnte. Du wirst in ein Benediktinerstift kommen. Und falls du dort eine Weile bleibst und das Vertrauen der Patres gewinnst, wirst du vermutlich im Kreise dieser ehrwürdigen Herren und ihrer Gäste auch politische Gespräche hören und politische Stimmungen verspüren. Wenn du mich davon gelegentlich benachrichtigen wolltest, wäre ich dankbar dafür. Verstehe mich richtig, du sollst keineswegs dich als eine Art von Spion betrachten. Du sollst mir keine Mitteilung machen, die dein Gewissen dir nicht erlaubt. Wir sind keine wirklichen Politiker und haben keinerlei Macht. Aber auch wir sind auf die Welt angewiesen, die uns braucht oder duldet. Es kann uns unter Umständen von Nutzen sein, zu erfahren, wenn ein Staatsmann im Kloster einkehrt oder der Papst für krank gilt oder neue Anwärter auf die Liste der künftigen Kardinäle kommen. Wir haben diesbezüglich zwar mancherlei Quellen, aber eine kleine Quelle mehr kann nicht schaden. Ich wünsche gute Reise. Es war der Knecht vorgezeichnete Weg, wie von selbst und ohne Streben überall in die Elite zu geraten, bewundernde Freunde und hochstehende Gönner zu finden. Es war sein Weg, sich nicht an der Basis der Hierarchie im Schatten niederlassen zu dürfen, sondern sich stetig ihrer Spitze und dem hellen Licht, in dem sie stand, zu nähern. Er würde nicht ein Subalterner und nicht ein Privatgelehrter, sondern ein Herr sein. Da er hierzu im Innern noch nicht so ganz disponiert war, empfand er den vorläufigen Abschied von Waldzell und die Reise in die Welt hinaus als Erlösung. Das Stift und Kloster Maria Fels hatte in vielen Jahrhunderten seines Bestehens die Geschichte des Abendlandes mitbestimmt und miterlitten. Es hatte Blütezeiten, Niedergänge, Wiedergeburten und neue Tiefstände erlebt und war zu manchen Zeiten berühmt und glänzend gewesen. Man empfing Josef dort über sein Erwarten freundlich. Es war ja auch das erste Mal, dass Kastalien dem Kloster für unbestimmte Zeit einen Glasperlenspiellehrer aus der Elite zur Verfügung stellte. Er war Gast, wurde geehrt, aber er fühlte deutlich, dies war Form und Usus und galt weder seiner Person, noch galt es dem Geist Kastaliens oder des Glasperlenspiels. Es war die majestätische Höflichkeit einer alten Großmacht gegen eine jüngere. Mit diesem Wissen wurde er des anfänglichen Gefühls von Fremdheit und der Bangigkeit der ersten Nächte, in denen er wenig Schlaf genoss, schnell Meister. Ebenso erfreute ihn die Frische und Kraft der Landschaft, einer rauen Berglandschaft mit schroffen Felswänden und saftigen Weiden voll schönen Viehes dazwischen. Trotz aller Behaglichkeit seines Mariafelser Lebens jedoch bat er seine Behörde, insbesondere Herrn Dubois, um genaue Vorschriften für sein Verhalten. Mache dir nichts daraus, deinem Studium des dortigen Lebens beliebige Zeit zu opfern. Benütze deine Tage, lerne, suche dich beliebt und nützlich zu machen, soweit man dort dafür empfänglich ist, aber dränge dich nicht auf, scheine niemals ungeduldiger zu sein, scheine nie weniger Muße zu haben als deine Gastgeber. Nimm es als einen Wettkampf in der Übung der Geduld. Dauert dir deine Muße zu lang, so nimm dir täglich einige Stunden für eine regelmäßige Arbeit, etwa das Studium. Aber mache nicht den Eindruck, als arbeitetest du. Habe Zeit für jeden, der Lust hat, mit dir zu plaudern.